Es ist tragisch. Die Forschungsgeschichte des Schamanismus entpuppt sich über die längste Zeit hinweg als Unterdrückungsgeschichte. Jede Zeit arbeitete sich am Schamanen ab, weil sie ihn als Schreckgespenst zur Legitimation der Ausbeutung Sibiriens benötigte. Und jede Zeit benutzte es den Erfordernissen ihrer eigenen Ideologie entsprechend. Die Sowjetunion setzte im 20. Jahrhundert nicht so sehr auf die aktuelle Hypothese, dass es sich bei Schamanen um pathologische Individuen handle. Ihre Ideologen griffen auf jenen Aspekt zurück, dem wir schon bei Nicolas Witzen und Eberhard Isbrand Ides begegnet sind. Schamanen sind Betrüger, genauer Ausbeuter. Auch der atheistische Marxismus basiert auf einem evolutionistischen Geschichtsmodell. In diesem wiesen die Sowjets den Schamanen den Platz als früheste Ausformung jener Priesterschaften zu, die sich selbst bereichernd die Machtinteressen der sich herausbildenden Eliten stützten. Der erste Schamane war aus sowjetischer Perspektive für die Vertreibung der Menschheit aus dem Paradies des Urkommunismus verantwortlich. Schamanen gerieten deshalb nicht nur im Zuge des Feldzugs gegen die Religion ins Visier, sondern auch im Zusammenhang mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Man griff sie als angebliche ideologische Stützen der Kulaken an, der reichen Bauern. Entsprechend vehement ging die Sowjetunion gegen Schamanen vor. Sie wurden als Agenten der Rückständigkeit, des Aberglaubens, Betrugs und sozialer Ungleichheit und Feinde der kommunistischen Partei verfolgt, schreibt Hatten. Sie wurden gedemütigt, in den Gulag gesteckt, erschossen. Geraubte Schamanentrommeln avancierten zu Trophäen des sozialistischen Fortschritts. Letztlich ging es auch hier allein um die Ausplünderung Sibiriens. Die Sowjets setzten vehement auf die Industrialisierung und die möglichst intensive Ausbeutung der Öl- und Gasvorkommen sowie der anderen Schätze des so ressourcenreichen Sibiriens. Dazu forcierten sie den Zuzug von Russen und die Urbanisierung, unterbanden traditionelle Lebensformen wie das Herumziehen mit Rentierherden und eliminierten oder deportierten all jene, die sie als Hindernisse der Sozialisierung ausgemacht hatten. Immerhin dokumentierten die Sowjets die letzten Reste des Schamanismus. Als angeblich erste Ausbeuter der Weltgeschichte war ihr Verschwinden ein Beleg für die Richtigkeit des historischen Materialismus, dessen Ziel das ausbeutungsfreie Paradies des Kommunismus war. Doch die anthropologische Forschung war kaum mehr als ein Stochern in kalter Asche. Nach 1950 bestand sie darin, alte Menschen zu interviewen und sie um die Welt ihrer Jugend zu befragen, soweit diese sich erinnern konnten und überhaupt bereit waren, davon zu erzählen, schreibt Hatten. Um 1980 galt Schamanismus generell als tot in Sibirien.